Ich habe von dem Novak oft berichtet. Und was ich sagte, das war nicht erdichtet. Was immer ich auch habe unternommen, der Novak ließ mich niemals nicht verkommen. Doch weil im Leben gar nichts dauert ewig, ward auch dem Novak seine Liebe schäbig. Ich möcht ihn Herzen streicheln, kosen, küssen, aber der Novak will nichts mehr von mir wissen. Vor ein paar Jahren, eh ich ward sein Weibchen, da nannte er mich mein Mäuschen und mein Täubchen. Im Honigmond, da ward das noch viel besser. Doch seither werden die Viecher immer größer. Dabei versuch ich, was nur in Betracht kömmt. Ich kaufte mir sogar ein schwarzes Nachthemd und hab mich auf den Divan hingeschmissen. Aber der Novak will nichts mehr von mir wissen. Mein Essen schmeckt ihm nicht, hab ich gehört noch. Mir auch nicht, und ich hab mich nie beschwert noch. Ich sprach, ich bring mich um, das garantier ich. Und unseren Hund, den Schipsel, nehm mit mir ich. Da sah ich ihn zum ersten Mal erblassen. Er rief voll Schmerz, den Hund musst du mir lassen. Ich hab geglaubt, er würde mich vermissen. Aber der Novak will nichts mehr von mir wissen. Da neulich las ich in der Illustrierten, was andere Frauen alles schon probierten, damit sie ihren Gatten wieder neu sind, wenn diese ihnen einmal nicht mehr treu sind. Dort stand, mit etwas Leidenschaft geht's immer. Und als der Novak abends trat ins Zimmer, da hab ich ihm die Nase abgebissen. Aber der Novak will nichts mehr von mir wissen.